Wenige Tage darauf kam Bingley allein. Sein Freund war diesen Morgen nach London gereist, von wo er ihn erst in 10 Tagen zurückerwartete. Er hielt sich wohl eine Stunde bei den Damen auf und war äußerst heiter gestimmt. Mrs. Bennet lud ihn ein, den Mittag bei ihnen zu essen, was er jedoch wegen eines anderen Engagements mit vielen Versicherungen des Bedauerns ablehnte. »Ich hoffe, wir werden das nächste Mal, wenn Sie uns wieder besuchen, glücklicher sein«, sagte sie. »Doch vielleicht können Sie morgen kommen.« Er hatte für den folgenden Tag keine Einladung und nahm die ihrige mit Freuden an. Bingley stellte sich so ungewöhnlich früh ein, dass die Damen ihre Toilette noch nicht beendet hatten. Mrs. Bennet kam halb angezogen in das Zimmer ihrer Töchter gelaufen, um diese und besonders Jane zur Eile anzutreiben, welche jedoch nicht zu bewegen war, ohne eine ihrer Schwestern herunterzugehen. Der Tag verstrich sehr angenehm und Bingley war glücklicherweise so viel mit Jane beschäftigt, dass er der Mutter geflissentliches Bestreben, das Paar allein zu lassen, kaum bemerkte. Nach dem Tee, als Mr. Bennet wie gewöhnlich in sein Studierzimmer ging und Mary ihr Instrument aufsuchte, fing sie dasselbe Manöver noch einmal an und hatte auch schon die jüngere Tochter unter einem scheinbaren Vorwand herausgeschickt. Elizabeth allein war noch zurückgeblieben und es bedurfte Janes bittender Blicke nicht erst, um sie im Zimmer festzuhalten. Sie schämte sich der niedrigen Kunstgriffe ihrer Mutter. Und als diese sie nach wenigen Minuten ebenfalls herausrief, wartete sie nur deren Entfernung ab, um wieder zu ihrer Schwester zu gehen. Bingley war heiter und liebenswürdig, er trug die Zudringlichkeit der Mutter mit guter Art und wusste ihren Bemerkungen so geschickt zu entgehen, dass der Abend ihnen allen sehr schnell verstrich. Es bedurfte nur eines Worts, um ihn zum Abendessen festzuhalten, und beim Weggehen sah er sich teils durch seine eigene, teils durch Mrs. Bennets Veranlassung auf den folgenden Morgen zu einer Schießpartie mit Mr. Bennet eingeladen. Jane sagte nach diesem Tag kein Wort mehr von ihrer Gleichgültigkeit, und Elizabeth legte sich mit der Überzeugung zur Ruhe, dass Darcy seine Einwilligung zu Bingleys Bündnis vor seiner Reise gegeben haben müsse. Bingley stellte sich am anderen Morgen pünktlich zur festgesetzten Stunde ein und brachte den Vormittag im Feld mit Mr. Bennet zu. Dieser war sehr angenehm überrascht, ihn so anspruchslos, viel gesprächiger und weit weniger exzentrisch, als er ihn sonst gesehen zu finden. Er kehrte natürlich mit ihm zum Mittagessen zurück und folgte Mrs. Bennets Einladung, nach dem Tee ein Spiel mit ihr und ihren Töchtern zu machen, willig. Elizabeth hatte einen Brief zu schreiben und zog sich zu diesem Zweck in ihr Zimmer zurück. Als sie aber nach einigen Stunden zu den Spielenden zurückkehrte, fand sie die Partie bereits aufgehoben und Jane im eifrigen Gespräch mit Bingley am Kamin stehen. Sie drehten sich bei ihrem Eintritt hastig herum, und hätte sie noch einigen Zweifel über den Gegenstand ihrer Unterhaltung gehegt, so würden ihre Blicke sie jetzt darüber berichtigt haben. Die Lage der Gestörten war peinlich, Elizas jedoch noch weit mehr. Keiner sprach ein Wort, und schon stand sie auf dem Punkt, sich wieder zu entfernen, als Bingley ihrer Schwester etwas leise zuflüsterte und hierauf schnell das Zimmer verließ. Jetzt fiel Jane ihr mit Tränen der Freude und der höchsten Seligkeit um den Hals und versicherte ihr, dass sie das glücklichste Geschöpf auf Erden sei. »Es ist zu viel«, sagte sie, »mehr, als ich zu ertragen vermag. Ich verdiene ein solches Glück nicht. Oh, warum sind nicht alle Menschen so glücklich wie ich?« Eliza hatte keine Worte der geliebten Schwester, ihre Freude auszudrücken. Sie hielten sich sprachlos umarmt. Doch nicht lange ertrug Jane dieses Schweigen. »Ich muss sogleich zur Mutter gehen«, sagte sie. »Es würde unrecht sein, ihr diese frohe Botschaft auch nur einen Augenblick vorzuenthalten oder sie durch einen anderen als mich an sie gelangen zu lassen. Bingley ist zum Vater gegangen.« »Oh, Lizzie, welch ein beglückendes Gefühl zu wissen, dass man imstande ist, seiner ganzen Familie Freude zu machen. Wie werde ich diese Seligkeit ertragen?« Sie eilte zu ihrer Mutter, die absichtlich die Spielpartie früher aufgehoben und sich mit Kitty in ihr Zimmer zurückgezogen hatte. Elizabeth lächelte über die Schnelligkeit und Leichtigkeit, womit dieses Geschäft jetzt abgemacht worden war, welches ihnen seit mehreren Monaten so viele Sorge und Unruhe verursacht hatte. »Dies ist also«, sagte sie, »das Ende von seines Freundes ängstlicher Vorsicht, von seiner Schwestern Falschheit und List, das glücklichste, klügste, vernünftigste Ende. Bingleys Unterredung mit dem Vater war kurz und seinen Wünschen entsprechend gewesen. Er kam sehr bald zurück, Jane davon zu unterrichten, und fand Eliza allein, auf deren Glückwünsche und Schwesternliebe er nun mit aller Wärme eines Bruders Anspruch machte. Sie drückte ihm ihre Freude über die Aussicht ihrer nahen Verwandtschaft mit herzlichen Worten aus, reichte ihm zur Besiegelung des neuen Bundes die Hand und ließ sich hierauf, bis Jane zurückkehrte, von deren Vorzügen und Vortrefflichkeiten sowie von seiner eigenen Seligkeit erzählen. Einen so frohen, glücklichen Abend hatte die Familie lange nicht verlebt. Bingley schwelgte im Anschauen seiner geliebten Braut, deren schöne Züge durch das Bewusstsein, den Freund ihres Herzens zum glücklichsten Sterblichen gemacht zu haben und durch die eigene, sich zum ersten Mal laut aussprechende Liebe beseelt, noch einen höheren Reiz erlangt hatten. Kitty betrachtete das Paar mit schmachtend lächelnden Blicken und tröstete sich mit der Aussicht, dass die Reihe nun auch bald an sie kommen müsste. Mrs. Bennet sprach ohne Aufhören. Elizabeth freute sich still und als Mr. Bennet sich späterhin zum Abendessen einfand, zeugte sein Blick und der Ton seiner Stimme, wie glücklich auch er sich fühlte. Doch erwähnte er die Sache mit keinem Wort, solange Bingley da war, und erst nachdem er das Haus verlassen, wandte er sich zu seiner Tochter und sagte: »Jane, ich wünsche dir Glück. Deiner wartet ein schönes Los.« Jane küsste und umarmte ihren Vater und dankte ihm für seine Zustimmung. »Du bist ein gutes Mädchen«, fügte er hinzu, »und ich freue mich der Aussicht, dich glücklich verheiratet zu sehen. Ihr werdet gut füreinander passen. Eure Temperamente haben viel Ähnliches. Ihr seid beide so nachgiebig und fügsam, dass niemand einen Entschluss fassen wird. So leichtgläubig und gutmütig, dass alle Dienstboten euch betrügen werden, und so freigebig, dass ihr weit mehr ausgeben werdet, als ihr einzunehmen habt.« »Das hoffe ich nicht. Eine solche Unvernunft und Gedankenlosigkeit in Geldangelegenheiten würde bei mir unverzeihlich sein.« »Mehr ausgeben, als sie einnehmen«, rief Mrs. Bennet. »Liebster Mann, was denkst du nur? Hat er nicht 4 oder 5.000 des Jahres?« Dann wandte sie sich zu ihrer Tochter. »Oh, Jane, ich bin so glücklich, dass ich diese Nacht gewiss kein Auge schließen werde. Aber ich sagte doch immer, dass es so kommen würde. Ich wusste, dass du ihm allein gefallen konntest. Wer steht dir auch gleich an Schönheit? Und ist er deiner auch in dieser Hinsicht würdig? Er ist der schönste Mann, den meine Augen je gesehen.« Wickham und Lydia waren ganz vergessen. Jane sah sich plötzlich zum Rang der Lieblingstochter erhoben, der alle anderen nachstehen mussten. Ihre jüngeren Schwestern bemühten sich jetzt auch mehr um ihre Gunst. Mary bat um die Erlaubnis, die Bibliothek in Netherfield benutzen zu dürfen, und Kitty wenigstens um 2 Bälle jeden Winter. Bingley war von diesem Augenblick an natürlich täglich in Longbourn anzutreffen. Er kam gewöhnlich schon vor dem Frühstück und blieb bis nach dem Abendessen, wenn nicht irgendein barbarischer Nachbar ihn zum Mittag eingeladen hatte, was er aus Höflichkeit nicht abzuschlagen gewagt. Elizabeth fand unter solchen Umständen wenig Augenblicke zur Unterhaltung mit ihrer Schwester und musste sich damit begnügen, beiden Teilen unentbehrlich zu sein, wenn der Zufall sie auf kurze Zeit trennte. In Janes Abwesenheit wandte sich Bingley immer nur an sie, um mit ihr über dieselbe zu sprechen. Und sobald er gegangen war, sah sie sich von der Lieblingsschwester aus ähnlichen Gründen aufgesucht. »Er hat mich sehr glücklich gemacht«, sagte sie eines Abends, »durch die Versicherung, dass er im vorigen Frühjahr keine Ahnung von meiner Anwesenheit in der Stadt gehabt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten.« »Ich vermutete es allerdings«, entgegnete Elizabeth. »Aber wie erklärt er sich die Sache?« »Es muss das Werk seiner Schwestern gewesen sein. Sie hatten keine Freude an seiner Bekanntschaft mit mir, worüber ich mich im Grunde auch nicht verwundern kann, wenn ich bedenke, wie er in jeder Hinsicht so viel vorteilhafter hätte wählen können. Doch wenn sie sehen, dass ihr Bruder glücklich mit mir ist, werden sie auch lernen, sich darin zu ergeben. Und ich hoffe, wir werden auf einem freundlichen Fuß miteinander stehen, wenngleich sie mir nie wieder das sein können, was sie mir früher gewesen.« »Es freut mich herzlich, dich so reden zu hören«, entgegnete Elizabeth, »da es mich geärgert haben würde, wenn du dich nochmals durch ihre falsche Freundlichkeit hättest betören lassen.« »Kannst du es wohl glauben, Lissy, dass er mich schon liebte, als er vorigen November nach London ging und sich nur durch die Überzeugung meiner Gleichgültigkeit gegen ihn abhalten ließ, nach Netherfield zurückzukehren. Er irrte sich in diesem Punkt ein wenig, doch macht dieser Irrtum seine Bescheidenheit Ehre. Elizabeth freute sich zu bemerken, dass Bingley seines Freundes Einmischung bei dieser Gelegenheit nicht verraten hatte, denn so versöhnlich Janes Herz auch war, würde dieser Umstand sie doch mit einem Vorurteil gegen ihn erfüllt haben. »Ich bin das glücklichste Geschöpf, welches je auf Erden gelebt«, sagte Jane. »O, Lizzie, warum bin aus unserer Familie ich allein zu solcher Seligkeit auserkoren? Wenn ich dich nur auch so glücklich sehen könnte, wenn nur ein zweiter solcher Mann existierte. Und wenn du mir deren 50 geben wolltest, würde ich mich nicht so glücklich fühlen wie du. Ohne deine Güte und Sanftmut ist auch ein ähnliches Glück nicht denkbar. Nein, nein, lass mich nur für mich selbst sorgen. Vielleicht ist mir das Schicksal günstig, dass ich zur rechten Zeit noch einem zweiten Collins begegne.« Die Veränderung in der Longbornschen Familie konnte nicht lange ein Geheimnis bleiben. Mrs. Bennet hatte Erlaubnis erhalten, Mrs. Phillips davon in Kenntnis zu setzen, und diese flüsterte ohne Erlaubnis ihren sämtlichen Meritoner Freundinnen die Sache ins Ohr. Bennets, vor wenigen Wochen nach Lydias Flucht als eine der unglücklichsten Familien bedauert, wurden jetzt plötzlich als eine der glücklichsten beneidet. Morgens, ungefähr 8 Tage nach Janes Verlobung, als Bingley und die Damen zusammen im Esszimmer saßen, sahen sie einen Wagen mit 4 Pferden auf das Haus zukommen. Es war noch zu früh, um Besuch zu erwarten, auch erschien ihnen sowohl die Livree als der Wagen unbekannt, und keiner ihrer Nachbarn würde mit Postpferden zu ihnen kommen. Bingley, nicht geneigt, sich durch auswärtige Gäste stören zu lassen, bat Jane, mit ihm spazieren zu gehen. Und so blieben denn die übrigen in Erwartung des Besuchs, der da kommen würde. Wer beschreibt Elizas Erstaunen, als die Tür sich öffnete und Lady Catherine de Bourgh mit stolzer Miene und hochmütiger Haltung eintrat? Sie erwiderte Elizas Begrüßung nur durch eine leise Bewegung mit dem Kopf und setzte sich nieder, ohne ein Wort zu sagen. Mrs. Bennet, welcher ihre Tochter gleich beim Eintritt den Namen der Dame genannt hatte, fühlte sich sehr geschmeichelt durch diesen vornehmen Besuch und empfing ihre Herrlichkeit mit der größten Höflichkeit. Nachdem sie einige Minuten schweigend dagesessen, sagte sie im steifsten Ton zu Elizabeth: »Ich hoffe, Sie befinden sich wohl, Miss Bennet. Diese Dame ist vermutlich Ihre Mutter.« Elizabeth bejahte die Frage. »Und diese wahrscheinlich eine Ihrer Schwestern?« »Ja, Madam«, sagte Mrs. Bennet, begierig die Gelegenheit ergreifend, sich mit Lady Catherine zu unterhalten. »Das ist jetzt meine jüngste Tochter. Die allerjüngste hat sich kürzlich verheiratet, und meine Älteste wird ihrem Beispiel bald folgen. Sie ist eben mit ihrem Verlobten in den Park spazieren gegangen.« »Sie scheinen einen sehr kleinen Park zu haben«, erwiderte Lady Catherine nach einer Pause. »Im Vergleich mit Rosings allerdings, doch kann ich Ihnen versichern, dass er bedeutend größer als der in Lucas Lodge ist.« »Dies muss ein sehr unbequemes Zimmer im Sommer sein. Die Fenster gehen nach Westen.« Mrs. Bennet berichtete, dass sie sich nie nach dem Mittagessen hier aufzuhalten pflegten, und fuhr dann fort: »Darf ich fragen, ob Ihre Herrlichkeit Mr. und Mrs. Collins wohl verlassen haben?« »Sehr wohl. Ich sah sie vorgestern Abend noch.« Elizabeth erwartete nun, dass sie einen Brief von Charlotte an sie hervorziehen würde, da sie sich keinen anderen Grund ihres Besuchs erklären konnte. Aber es erfolgte nichts. Mrs. Bennet ersuchte ihren hohen Gast, einige Erfrischungen zu sich zu nehmen. Aber Lady Catherine weigerte sich standhaft und nicht sehr höflich, irgendetwas anzunehmen, worauf sie sich erhob und zu Eliza sagte: »Miss Bennet, ich bemerkte in der Nähe Ihres Hauses eine Art Anlage oder Gehölz. Es würde mich freuen, es in Augenschein zu nehmen, wenn Sie mich mit Ihrer Gesellschaft beehren wollten.« »Geh, liebe Lizzie«, rief die Mutter, »und zeige Ihre Herrlichkeit die neuen Wege. Ich hoffe, die Eremitage wird dir gefallen.« Elizabeth holte ihren Sonnenschirm und begleitete Lady Catherine, welche nicht unterließ, im Vorbeigehen die Türen in die verschiedenen Zimmer zu öffnen und nach flüchtiger Betrachtung derselben ihre Meinung darüber zu sagen. Der Wagen war vor der Tür stehen geblieben, und Elizabeth sah, dass ihr Kammermädchen darin saß. Schweigend gingen sie über den gepflasterten Weg, der zu den Anlagen führte. Elizabeth fest entschlossen, sich nicht zu bemühen, eine Unterhaltung mit einer Frau anzuknüpfen, die sich ihr unartiger und beleidigender wie je zeigte. »Wie konnte ich nur je eine Ähnlichkeit mit ihr und ihrem Neffen finden?«, dachte sie. Sobald sie das Gebüsch erreicht hatten, begann Lady Catherine: »Miss Bennet, Sie können über den Grund meiner Reise hierher nicht in Zweifel sein. Ihr eigenes Herz, Ihr eigenes Gewissen müssen Ihnen sagen, weshalb ich gekommen bin.« Elizabeth sah sie mit dem Ausdruck erkünstelten Erstaunens an. »Sie irren, Madam. Ich kann mir in der Tat nicht erklären, was uns die Ehre Ihres Besuchs verschafft.« »Miss Bennet«, rief Lady Catherine im Ton des höchsten Unwillens, »Sie sollten eigentlich wissen, dass ich nicht mit mir spielen lasse. Doch wenn Sie es vorziehen, nicht aufrichtig gegen mich sein zu wollen, so sollen Sie mich wenigstens so finden. Mein Charakter ist immer wegen seiner Aufrichtigkeit und Offenheit berühmt gewesen, und in dieser Angelegenheit soll er seinen Ruhm bewähren. Vor 2 Tagen ist ein höchst beunruhigendes Gerücht zu meinen Ohren gedrungen. Es wurde mir erzählt, dass nicht allein Ihre älteste Schwester auf dem Punkt stände, eine sehr vorteilhafte Heirat zu schließen, sondern dass auch Sie, Miss Elizabeth Bennet, sich nächstens mit meinem Neffen, mit Mr. Darcy, verheiraten würden. Obgleich ich nun fest von der Falschheit dieses Gerüchts überzeugt bin und meinen Neffen nicht durch den Glauben hieran zu kränken gedenke, bin ich doch augenblicklich hierher gereist, um Ihnen meine Gesinnungen darüber kundzutun. »Wenn Sie das Gerücht für unmöglich und falsch erklären«, entgegnete Elizabeth, vor Staunen und Unwillen errötend, »so wundere ich mich, weshalb Sie sich die Mühe genommen, so weit herzukommen. Was konnten Ihre Herrlichkeit hierbei beabsichtigen?« »Zuerst ein solches Gerücht rückgängig zu machen.« »Ihr Besuch in Longbourn, um mich und meine Familie zu sehen«, entgegnete Elizabeth kalt, »wird er ja als Bestätigung des Gerüchts dienen, wenn wirklich ein solches existieren sollte.« »Wenn. Wollen Sie tun, als ob Sie nichts davon wüssten? Ist es nicht absichtlich von Ihnen und den Ihrigen verbreitet worden? Wissen Sie nicht, dass ein solches Gerücht zirkuliert?« »Ich hörte noch nichts davon. Und können Sie auch behaupten, keinen Grund dazu gegeben zu haben?« »Ich rühme mich nicht, ebenso aufrichtig zu sein wie Ihre Herrlichkeit. Sie sind imstande, sich Fragen zu erlauben, die ich nicht gesonnen sein möchte, zu beantworten.« »Das ist nicht zu ertragen. Miss Bennet, ich bestehe darauf, die Wahrheit zu erfahren. Hat mein Neffe Ihnen einen Heiratsantrag gemacht?« »Ihre Herrlichkeit haben es für unmöglich erklärt.« »Es soll so sein. Es muss so sein, solange er den Gebrauch seiner Vernunft behält. Aber Ihre Schlingen und Kunstgriffe haben ihn vielleicht betört, dass er in einem Augenblick der Verblendung vergessen konnte, was er sich und seiner Familie schuldig ist. Sie haben ihn dazu verlockt.« »Wenn ich es wirklich getan hätte, wäre ich die letzte Person, von der Sie ein solches Geständnis erwarten könnten.« »Miss Bennet, wissen Sie, wer ich bin? An eine solche Sprache, wie Sie zu führen, sich herausnehmen, bin ich nicht gewohnt. Ich bin die nächste Verwandte, die er auf der Welt besitzt, und als solche berechtigt, von seinen geheimsten Angelegenheiten unterrichtet zu werden. Aber Sie sind nicht berechtigt, die meinigen zu wissen. Auch ist ein solches Betragen wie das Ihrige nicht geeignet, mich zu bestimmen, sie Ihnen mitzuteilen. Ich wünschte, nicht missverstanden zu werden. Diese Verbindung, nach welcher Sie die Anmaßung haben zu streben, kann nie stattfinden. Nein, nie. Mr. Darcy ist meiner Tochter versprochen. Was haben Sie hierauf zu erwidern?« »Bloß dies, dass, wenn dem so ist, Sie keinen Grund zu vermuten haben können, dass er mir einen Antrag gemacht.« Lady Catherine schwieg einige Augenblicke und fuhr dann fort. »Die Verbindung zwischen ihm und meiner Tochter ist von einer besonderen Art. Seit ihrer Kindheit sind sie füreinander bestimmt gewesen. Es war der Lieblingswunsch seiner wie ihrer Mutter. Und nun, da der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Wünsche beider Schwestern erfüllt werden können, tritt ein junges Mädchen ohne hohe Geburt, ohne Vermögen, ohne Bedeutung in der Welt störend in dieses Verhältnis und droht die Ehre der Familie durch ihren Eintritt in diese zu beflecken. Nehmen Sie keine Rücksicht auf die Wünsche seiner Freunde und Verwandten? Auf seine früher geschlossene Verbindung mit Mr. Burke? Haben Sie kein Gefühl für Schicklichkeit und Anstand? Haben Sie mich nicht sagen hören, dass er schon in der Wiege für seine Cousine bestimmt gewesen ist?« »Ja, und ich hatte es schon früher gehört. Doch was geht mich das an? Wenn kein anderes Hindernis sich meiner Verbindung mit Ihrem Neffen in den Weg stellt, als seiner Mutter und Tante Wunsch, Mr. Burke zu heiraten, so ist dies nicht hinreichend, mich davon abzuhalten. Sie taten beide für diesen Plan, was in ihren Kräften stand. Die Ausführung hängt von anderen ab. Wenn Mr. Darcy weder durch sein Wort noch durch Neigung an Mr. Burke gebunden ist, sehe ich nicht ein, weshalb er nicht eine andere Wahl treffen sollte. Und wenn ich diese Wahl wäre, warum ich ihn nicht annehmen sollte? Weil Ehre, Anstand, Klugheit, ja, ihr eigenes Interesse es ihnen verbietet. Ja, Miss Bennet, ihr eigenes Interesse. Denn wie können Sie hoffen und erwarten, in eine Familie aufgenommen zu werden, gegen deren Willen Sie sich in dieselbe gedrängt? Tadel, Vernachlässigung und Verachtung aller Mitglieder sowie aller Freunde derselben ist Ihr Los. Die Verbindung mit Ihnen gereicht meinem Neffen zur Schande. Ihr Name wird nie von einem von uns genannt werden.« »Das sind schwer zu ertragende Unglücksfälle«, entgegnete Elizabeth. »Doch Mr. Darcys Erwählte wird sich andere Quellen des Glücks zu eröffnen verstehen, um Ersatz für die Unzufriedenheit der Verwandten ihres Mannes zu finden und ihre Wahl nicht zu bereuen.« »Hartnäckiges, halsstarriges Mädchen! Miss Bennet, ich schäme mich ihrer. Ist dies Ihre Dankbarkeit für alle meine Aufmerksamkeiten und Artigkeiten gegen Sie im vorigen Frühjahr? Sind Sie mir nichts dafür schuldig? Lassen Sie uns Platz nehmen. Sie müssen wissen, Miss Bennet, dass ich in der Absicht hierher kam, meinen Vorsatz auszuführen und dass ich nicht entschlossen bin, ihn aufzugeben. Ich bin nicht gewohnt, mich nach anderer Menschen Launen zu richten, ebenso wenig mich in meinen Erwartungen getäuscht zu sehen. Dann ist Ihre Herrlichkeit Lage jetzt allerdings bedauernswert. Doch dies hat keinen Einfluss auf mich. Ich will nicht unterbrochen sein. Hören Sie mich schweigend an. Meine Tochter und mein Neffe sind füreinander geschaffen. Sie stammen mütterlicher Seite von demselben edlen Geschlecht ab und von Seiten ihrer Väter aus einer alten, ehrwürdigen, obgleich titellosen Familie. Das Vermögen ist auf beiden Seiten groß. Sie sind einander bestimmt durch den Wunsch der hauptsächlichsten Glieder ihrer fleckenlosen Familien. Und was droht sie zu trennen? Die verwegenen Ansprüche eines jungen Mädchens ohne Familie, ohne Konnektionen und ohne Vermögen. Ist dies zu ertragen? Aber es darf nicht, es soll nicht sein. Wenn Sie Ihr eigenes Bestes bedenken, können Sie nicht wünschen, die Sphäre zu verlassen, in welcher Sie auferzogen sind. Durch die Heirat mit Ihrem Neffen würde ich nicht veranlasst werden, diese Sphäre zu verlassen. Er ist ein Gentleman, ich bin die Tochter eines Gentlemans. In dieser Hinsicht stehen wir uns gleich. Sehr wahr. Sie sind eines Gentlemans Tochter. Aber wer war Ihre Mutter? Wer sind Ihre Onkel und Tanten? Glauben Sie nur nicht, dass ich den Stand Ihrer Verwandten nicht kennte. Wie dieser auch beschaffen sein mag, sagte Elizabeth, wenn Ihr Neffe kein Hindernis darin findet, kann er Ihnen ganz gleichgültig sein. Sagen Sie mir ein für allemal, ob Sie mit meinem Neffen versprochen sind. Obgleich Elizabeth nicht gesonnen war, diese Frage zu beantworten, um sich Lady Catherine gefällig zu erzeigen, konnte sie doch, der Wahrheit zur Ehre, nicht umhin, nach einer kurzen Überlegung zu erwidern: »Nein, ich bin nicht mit ihm versprochen.« Lady Catherine schien beruhigt. »Und wollen Sie mir versprechen, nie in ein solches Verhältnis mit ihm zu treten?« »Ich verspreche nichts in dieser Art.« »Miss Bennet, ich bin erstaunt. Ich hoffte, Sie vernünftiger zu finden. Aber täuschen Sie sich nicht mit der falschen Hoffnung, mich je einwilligen zu sehen. Ich gehe nicht eher fort, als bis Sie mir das verlangte Versprechen gegeben haben.« »Und ich werde es nimmermehr geben. Ich bin nicht so leicht, zu etwas Törichtem zu bestimmen. Ihre Herrlichkeit wünschen Ihre Tochter mit Mr. Darcy zu verheiraten. Aber ist das von mir verlangte Versprechen hinreichend, ihn zu bestimmen, sich Ihren Wünschen zu fügen? Setzen Sie den Fall, dass er mir ergeben wäre, würde mein Ausschlagen seiner Hand in seiner Cousine zuführen? Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, Lady Catherine, dass die Gründe, welche Sie für Ihre höchst seltsame Forderung angeführt haben, ebenso nichtig als Ihre Forderung unbillig ist. Sie haben meinen Charakter ganz falsch beurteilt, wenn Sie glaubten, mich durch solche Versicherungen umstimmen zu können. Inwiefern Ihr Neffe Ihre Einmischung in seine Angelegenheiten billigen wird, kann ich nicht wissen. Wohl aber, dass Sie durchaus kein Recht haben, sich um die meinigen zu bekümmern. Deshalb muss ich Sie bitten, über diesen Gegenstand nichts weiter zu sagen. Nicht so hastig, wenn es Ihnen beliebt. Ich bin noch keineswegs fertig. Zu den unzähligen Hindernissen, die ich bereits angeführt, habe ich noch einiges hinzuzufügen. Die näheren Umstände der schimpflichen Flucht Ihrer jüngsten Schwester sind mir bekannt. Ich weiß alles. Auch, dass die darauf erfolgte Heirat das Werk Ihres Vaters und Onkels war. Und ein solches Mädchen sollte die Schwester meines Neffen werden? Der Sohn des Verwalters seines verstorbenen Vaters sein Bruder? Himmel und Erde, was denken Sie? Sollen die Wälder von Pemberley auf eine solche Weise befleckt werden? Sie können nun nichts mehr zu sagen haben, erwiderte Elizabeth mit kaum verhaltenem Zorn. Sie haben mich auf alle nur erdenkliche Weise beleidigt. Ich muss bitten, ins Haus zurückkehren zu dürfen. Bei diesen Worten stand sie auf. Lady Catherine folgte ihrem Beispiel, sie gingen zurück. Ihre Herrlichkeit war höchst entrüstet. »Sie wollen also keine Rücksicht auf die Ehre und den Ruf meines Neffen nehmen? Gefühlloses, selbstsüchtiges Geschöpf! Begreifen Sie nicht, dass eine Verbindung mit Ihnen ihn in jedermanns Augen herabsetzen muss?« »Lady Catherine, ich habe nichts mehr hierauf zu erwidern. Sie kennen meine Gesinnungen. Sie sind also entschlossen, ihn zu heiraten?« »Das habe ich nicht gesagt. Ich bin nur entschlossen, so zu handeln, wie ich es für mein Glück am zweckmäßigsten halte, ohne Rücksicht auf Sie oder irgendeine andere mir so fernstehende Person zu nehmen.« »Sehr wohl. Sie weigern sich also, sich mir gefällig zu erzeigen. Sie weigern sich, den Ansprüchen der Pflicht, Ehre und Dankbarkeit zu gehorchen. Sie sind entschlossen, ihn um die gute Meinung aller seiner Freunde zu bringen, ihn der Verachtung der Welt preiszugeben.« »Weder Ehre noch Pflicht noch Dankbarkeit haben in dem vorliegenden Fall Ansprüche an mich zu machen«, entgegnete Elizabeth. »Keine derselben würde durch meine Verbindung mit Mr. Darcy beleidigt werden. Und was den Zorn seiner Familie und die Verachtung der Welt betrifft, so würde der Erstere, falls er keinen anderen Grund als diese Heirat hätte, mich auch nicht einen Augenblick stören. Und die Welt würde zu vernünftig sein, um in diese Geringschätzung mit einzustimmen.« »Und dies ist Ihre wahre Meinung, Ihr letzter Entschluss?« »Sehr wohl. Ich weiß nun, wie ich mich zu verhalten habe, aber, Miss Bennet, hüten Sie sich vor dem falschen Wahn, Ihre ehrgeizigen Pläne realisiert zu sehen. Ich kam, um Sie zu prüfen. Ich hatte gehofft, Sie vernünftig zu finden, aber verlassen Sie sich darauf, dass ich meinen Vorsatz ausführe.« Auf diese Weise sprach Lady Catherine fort, bis sie den Wagen erreicht hatte. Dann wandte sie sich plötzlich zu Eliza und fügte hinzu: »Ich nehme nicht Abschied von Ihnen, Miss Bennet. Ich sende Ihrer Mutter keine Grüße, Sie verdienen solche Aufmerksamkeit nicht. Ich bin im höchsten Grad entzürnt.« Elizabeth antwortete nicht und kehrte, ohne einen Versuch zu machen, ihre Herrlichkeit zu versöhnen, ruhig ins Haus zurück. Ihre Mutter erwartete sie mit Ungeduld in einem der unteren Zimmer, um zu fragen, warum Lady Catherine nicht hereingekommen, um sich auszuruhen. »Sie wollte nicht«, erwiderte ihre Tochter. »Sie ist eine sehr schöne Frau, und ihr Besuch zeugt von großer Artigkeit. Sie sprach nur vor, um uns zu sagen, dass Collins und seine Frau sich wohlbefinden. Ich vermute, sie kam auf ihrer Reise durch Meryton und beschloss, dich in Longbourn aufzusuchen. Sie hatte dir doch nichts Besonderes mitzuteilen, Lizzie?« Elizabeth sah sich zu einer kleinen Lüge genötigt, da sie den Gegenstand ihrer Unterhaltung mit Lady Catherine unmöglich preisgeben konnte.